mir zu. Angetota, ja tylkur gysyla, dem chatota. Shigut mir zu Jesu. Angetota, ja tylkur gysyla, dem chatota. Etwa meretun ya kerafede Serta unda belu kulle ke yarwarade Odun adam beton lede rochum terpo Gislo tunlu jarasachau netwo Angetota Ja de gurgesla Dem chatota E gurendara mi te quadere Meni hon mitni atun in wek min alle Birobe maletu gugtesekele Ja frikaudem kantun in detono vale Yes, papa, yell a moy, merzu, vey, yevota.